Gott ist gut, er hat dich lieb, so viel schenkt er dir. Bete zu ihm jeden Tag, danke ihm dafür. Bete zu ihm jeden Tag, danke ihm dafür. Gott ist gut, vergiss ihn nie, so viel schenkt er dir. Er vergisst dich keinen Tag, danke ihm dafür. Er vergisst dich keinen Tag, danke ihm dafür.